Du bist bis heute in meinem Herzen und bleibst es für immer und ewig. Ich gab dir mein Versprechen und wenn du heute sagst, dass du mich nicht kennst, dann werd ich kämpfen bis zum Schluss, denn ja, du bist es mir wert. Ich habe Fehler gemacht und ich bereue meine Taten. Und was ich jetzt machen will, ist dir mit diesem Track danken. An schweren Tagen warst du da und gabst mir Schutzengel. Gott hat dich vom Himmel geschickt, du bist mein Schutzengel. Ich kenn dich nun seit mehr als 2 Jahren und bin mir dessen bewusst und dankbar für jeden einzelnen Tag, auch wenn's mal nicht so glatt lief. Es lagen Steine im Weg, hab ich nie daran gezweifelt, sie zu nehmen und zu gehen. An einen Ort nur mit dir, ein Paradies. Keine Sorgen, keine Ängste, nur die Liebe, die du mir gibst und die Geborgenheit. Ich fühl mich wohl bei dir, da kann ich sein, so wie ich bin, weil du mich so akzeptierst. Gestellt. Es ist mein Vater Ernst, ohne dich wäre ich ein schlechterer Mensch. Ich hab es dir zu verdanken, einen Sinn im Leben zu sehen. Auch wenn es nicht so gut läuft, zu kämpfen, um alles zu geben. Und mal das Ziel vor Augen, dich in meinen Namen zu halten. Ich weiß, es reicht nicht aus, dir so für alles Danke zu sagen. Denn du hast mehr verdient, nicht nur ein Lied. Ich würde mein Leben für dich geben, wenn es dir schlecht geht. Fang mich nicht auf, gib dir Halt, ja, ich bin für dich da. Und ich weiß, wenn es mir schlecht geht, dann gibst du mir den Halt. Du gibst mir Kraft an meine Ziele und Träume zu glauben. Auch wenn ich die Hoffnung verloren hab, schau ich zu dir rauf. Du bist ein Teil von mir, ein Teil von meinem Herzen. Ich bin echt dankbar, so einen Menschen wie dich zu kennen. Ich hab in dir einen guten Freund und Liebe gefunden. Ich will dir Danke sagen, denn du heilst alle meine Wunden.